Vierter Dialog, Seite 36, Machiavell. Es werden keine zwei Jahrhunderte vergehen, dass das Regierungssystem, das du bewunderst, in Europa nur mehr eine geschichtliche Erinnerung, so etwas wie eine überlebte Sache sein wird.